Denn so ist es recht, sagte der Bauer. Ich bin der Burvogt Harm Wulf aus Peerhobstel, und es kann sein, dass ihr bei uns eine Stätte finden könnt, denn wir Männer können uns in diesen Zeiten kaum noch nach der Kirche trauen und die Frauensleute schon gar nicht. Ich sehe es euch an, dass ihr ein rechtlicher Mann seid. Es ist eine böse Zeit. Landfremden Leuten trauen wir gemeiniglich nicht über den Weg, und deshalb müsst ihr mir in die Hand versprechen, an Eilestadt nichts zu verraten, was ihr hört oder seht, ob ihr nun bei uns bleibet oder nicht. Puttfarken sah ihn ernst an. Ich habe eine Probe davon erlebt, welcher Art er zu sein scheint. Die drei Tatern, die mich auf der Straße hinwarfen, um mich auszurauben, hängen an drei Birkenbäumen. Hätten die Toren gewusst, dass ich nur das mein eigen nenne, was ich auf dem Leibe trage, und das wohl kaum ein Jude als Geschenk nimmt, sie lebten vielleicht noch. Ich habe viel Gräuel gesehen auf meinen Wegen, und ich glaube, wer dem Übel wehrt, der handelt nicht wider des Herrn Gebot, und so will ich denn geloben, was er von mir fordert. Der Bauer wartete, bis es schummerte, und derweil fragte er aus dem Prediger heraus, was er heraushaben wollte. Der Mann gefiel ihm, und Tedel auch, und Griebto nicht minder, und somit durfte er vor Nihus aufsitzen und bis vor die Wohlt reiten. »Mädchen«, sagte Tedel nachher zu seiner Hille, die schon wieder so aussah, als ob es bald noch einen kleinen Nihus geben sollte, »da haben wir dir einen Kerl auf der Heide aufgegabelt, eine ganz putzige Kruke. Sitzt da im Sand und singt nach der Schwierigkeit ein geistiges Lied, hat nicht Messer noch Schießgewehr bei sich und macht ein Gesicht, als wenn es lauter Engel auf der Welt gibt, und dabei haben ihn gestern erst die Tatern unter sich gehabt. Es ist meist so, als ob er zu dumm ist, als dass er Bange hat. Nicht einmal hat er sich verjagt, als wir von den Wachen angerufen wurden.« Tedel hatte recht. Furcht hatte Ehrenputtfarken nicht, zumindest keine Menschenfurcht. Das musste Fiekenluder spüren, als er nach 4 Wochen auf den neuen Hof geritten kam und auf der Dele Mieken zu fassen kriegte. »Teufel auch deren«, rief er und drückte sie, dass ihr die Rippen knasterten. »Du machst dich ja prächtig heraus.« Aber was machte er für runde Augen, als der Prediger aus der Dönze trat und ihm sagte, »Der Herr segne seinen Eingang, Fiekenbur. Aber sage er mal, ist es notwendig, den Teufel zum Zeugen anzurufen, weil Gott diese Jungfrau blühen und gedeihen lässt? Und schickt es sich in einem ehrbaren Bauernhause und passt es sich für einen rechtlichen Bauern, einer ordentlichen Wietfrau-Tochter zu behandeln wie ein liederliches Weibstück?« Fieken Ludolf machte so verbiesterte Augen wie ein Hund, der eine Adder anprustet. Aber dann lachte er. »Ist das der Dank, dass ich euch vor den Tatern bewahrt habe?« Der Prediger nickte. »Jawohl, das ist der Dank. Er hat mich vor Tatern und Heiden bewahrt, und ich will seine Seele vor dem Höllenfeuer bewahren. Und nun trete er ein und nehme Platz, bis die Bäuerin kommt. Die Magd soll sie rufen.« Von dem Tage an hatte er 2 dicke Freunde. Der eine war Schevenkasper, denn er sagte nachher zu Tedel, »Er hat es dem Fiekenbur aber gehörig gegeben, sage ich dir. Ist das aber auch eine Art, sich aufzuführen, wie er es tut? Kein eines Mädchen kann sich ja vor ihm bergen.« Der andere aber war Fieken Ludolf selber, denn als er nachher wieder ein Donnerwetter aus dem Munde ließ, wusch ihm der Prediger den Kopf noch einmal, und das gefiel dem Dausendäubel, denn das war ihm etwas Neues. »Du«, sagte er zu dem Wulfsbauern, »den behaltet man, der ist gut.« So dachten die Peerhobstler auch, denn nachdem Puttfarken von der Bäuerin ordentlich herausgefüttert war, sah er wie ein rechtschaffener Prediger aus, und ob zwar er noch reichlich jung war, so war er doch ein guter Prediger und trotz seiner Redensarten ein Mann, der in die Welt passte. Er scheute sich vor keiner Arbeit, soweit sie sich für ihn schickte, und mehr als einmal sagte der Wulfsbauer zu ihm, »Wie ein Knecht braucht ihr nun nicht gerade zu arbeiten.« Aber dann bekam er jedes Mal zu hören, »Glaubt er, Wulfsbauer, dass mir das bei den Leuten nicht nützt, wenn ich grabe und rode wie sie selber? Und außerdem, es macht mir Freude. Ich bin doch auch eines Bauernsohn.« Er saß so gut zu Pferde wie ein Peerhobstler selber, und mit der Zeit lernte er auch mit dem Schießgewehr umzugehen wie ein gelernter Jäger, und manchen Braten brachte er aus dem Busche mit. Auch Aalkörbe konnte er machen, Netze stricken und Setzangeln stellen, denn sein väterlicher Hof, den die Mansfelder samt allem, was darauf war, niedergebrannt hatten, hatte da unten an der Weser gelegen. Der Wolfsbauer fand, dass er kein schlechtes Geschäft gemacht hatte, als er diesen Mann auf der Heide aufsammelte. Allein schon, weil die Bäuerin immer einen von ihrer Arbeit bei der Hand hatte, wenn Wolf über Land musste, was immer öfter der Fall war. Denn das mit dem Frieden, das war wie der Raufrost auf der Heide gewesen und lange vergessen, und es wurde schlimmer denn je. Die Schweden waren gekommen, und der Herzog, dem es längst nicht mehr gepasst hatte, die Geschäfte der Papisten zu besorgen, war zu ihnen übergegangen, und nun sengten und brannten die Pappenheimer in seinem Lande. Öfter als sonst kam der Bauer mit krauser Stirn nach Hause, und dann war es ihm ein Trost, wenn der Prediger ihn mit mutigen Worten und einem geistlichen Liede über die Sorgen weghalf, denn Puttfarken hatte Abendandachten auf dem Hofe zugange gebracht, zu denen ein jeder kommen durfte, der dazu Lusten hatte. Besonders den alten Leuten, die seit Jahren keine Kirche mehr gesehen hatten, war es ein großer Trost, konnten sie einmal wieder gemeinsam Gott mit Gebet und Gesang ehren. Es war von jeher ordentlich und sinnig auf dem neuen Hofe zugegangen, aber seitdem der Prediger da war, waren die Abende noch gemütlicher als sonst, denn der junge Mann hatte allerlei Kenntnisse und konnte erzählen wie ein Buch von dem, wie es in der Welt zugegangen war, von Adam an bis auf die letzten Zeiten, da nun der Bauer in den ganzen Jahren jedes Buch, das ihm bei den Wehrfahrten in die Hände gefallen war, mitgebracht hatte, weil er wusste, dass seine Frau daran ihre Freude hatte, so las der Prediger ihnen an den langen Winterabenden daraus das Beste vor und wusste alles so zu erklären, dass selbst Schevenkasper in dem einen Winter mehr lernte als in seinem ganzen Leben. Seitdem die Bäuerin eigene Kinder hatte, konnte sie sich der anderen nicht mehr so viel annehmen wie anfangs, und so machte es sich ganz von selber, dass der Prediger Schule abhielt. Zuerst für die Kinder und dann auch für die Knechte und Mägde, und dazu kamen auch die Bauern gern, denn alles, was ihre Gedanken von der schlimmen Zeit abhielt, wurde ihnen zum Trost und zur Erquickung. Ging es doch immer schrecklicher in der Welt her, so abgelegen das Dorf auch war, es sprach sich genug bis zu ihm hin, und die Bauern bekamen es mit der kalten Angst, als Grünhagen-Krischan ein fliegendes Blatt mitbrachte, auf dem gedruckt stand, was der Tilly und die Pappenheimer in Magdeburg angestellt hatten. Am nächsten Sonntage war Predigt auf dem neuen Hofe. Schevenkasper und Tedel hatten aus Klötzen und Stangen Sitzreihen vor dem Hause aufgeschlagen und vor der großen Tür eine Art Kanzel gebaut, die von der Bäuerin und Miekin mit Tannenhecken und Maien zurechtgemacht war, und ein weißes Tuch mit einem roten Kreuz war darüber gesteckt. Bei Heilig Zähne waren die Peerhobstler auf dem Hofe. Alle waren da, außer den Brustkindern und den Wachen. Es war ein Morgen, wie er nicht schöner sein konnte. Die Sonne stand hell am Himmel, die Buchfinken schlugen, die Schwalben spielten in der Luft, und auf allen Misten waren die Hähne am Krähen. Alle waren sie in ihrem besten Zeuge da, die Männer und die Frauen, und alle hatten ihre Kinder herausgeputzt, so gut es ging. Sie stießen sich an und zeigten auf die Kanzel und flüsterten leise miteinander, und die Altmutter Horstmann bekam nasse Augen, als sie das rote Kreuz auf dem weißen Laken sah. Der Wolfsbauer stimmte das Lied an, allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade, und alle fielen mit ein. Währenddem stieg der Prediger auf die Kanzel und betete vor sich hin. Er hatte einen schwarzen Gehrock an, den die Bäuerin gemacht hatte, und er kam den Bauern anders vor als bislang, wo er in Blaulinnen und Beiderwand gegangen war. Es war kirchenstill auf dem Hofe, als der Vers zu Ende gesungen war und die Leute aufgestanden waren, nur dass man die jungen Schwalben piepen hörte. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, begann der Prediger und fuhr fort: Vernehmet in Andacht das Wort der Heiligen Schrift, das geschrieben steht, Psalm 137, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Er schlug sein Buch zu und fing an zu sprechen. Die Leute horchten auf, denn eine solche Predigt hatten sie noch kein Mal vernommen. Das war, als wenn sie selber zueinander redeten, so klar und doch so ganz anders. Er sprach, wie es vordem war um das Bruch und wie es nun aussah. Er ließ Ödringen wieder aufleben und ließ es in Rauch und Asche aufgehen, erinnerte an Tod und Not und an alles andere, was die Jahre gebracht hatten an Leid und Elend. Alle Frauen weinten in ihre Schürzen und die Männer sahen vor sich hin. Ruhig und eben hatte der Prediger gesprochen, aber dann ließ er Blitz und Donner aus seinem Munde kommen. Mit einer Stimme, die sich wie ein Ungewitter anhörte, las er das fliegende Blatt vor und hing die Worte daran, die herunterkamen wie die Axt auf dem Baum. Des Herrn Hand wird sie treffen, die Bluthunde, die der Kindlein in der Wiege nicht schonten, kein Erbarmen hatten mit unschuldigem Blute, rief er. Zermalmen wird er sie in seinem Grimme und hinstreuen, dass ihre Feinde sie mit Füßen treten, und wenn sie dann rufen, Herr, o Herr, ach, ach, so wird er seine Ohren verschließen, denn nicht zu tilgen ist ihre Schandtat, und die Gräuel bleiben ewiglich bestehen. Da hörten die Frauen auf zu weinen, und die Männer sahen mit blanken Augen ihn an. Alle Gesichter wurden klar, als er tröstliche Worte und Sprüche fand, die Herzen zu erquicken und die Seelen zu laben, mit Hoffnung auf bessere Zeiten und Zuversicht auf die Güte des barmherzigen Gottes. Und es war keiner da, der sich nicht gelobte, treu auszuharren in der Furcht des Herrn, möge kommen, was da wolle. Wie ein Wetterrollen hörte es sich an, als die Gemeinde ihrem Prediger das Glaubensbekenntnis nachsprach, und bis zum Himmel schallte es, als sie sang. Das Wort sie sollen lassen starren und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie uns den Leib, Ehre, Kind und Weib. Lass fahren dahin, sie haben's keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben.